Fanboys. Heute mit dem Dom. Guten Tag und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und was? Guten Tag. Guten Tag. Der Martin, der ist auch noch da. Ja, ja, überraschenderweise. Hallo. Wir sind zu dritt, wie immer, fast immer. Und wir sind zusammengekommen, um einen neuen Podcast aufzuzeichnen. Estamos el Papa. Geht es auch mit dem Papst hier plötzlich? Nö. Nee, gut. Es war nur für unsere argentinischen Nutzer. Verstehe. Argentinischen Nutzer vor allem. Ja, gut. Weißt du, das ist Zeitgeschichte, das muss man einfach bloß erwähnen. Ja, ja, Zeitgeschichte ist auch ein gutes Stichwort. Genau, ist ein gutes Stichwort. Mein Zeitmanagement ist schlecht. Das auch. Wir haben unseren Plan noch nicht aufgemacht. Wir befinden uns in Folge 110, was bedeutet, 2010 ist da, ist ja gar nicht so lang her. Trotzdem kann sich kaum mehr einer daran erinnern, dass in Stuttgart ein Bahnhof gebaut werden sollte, unterirdisch. Ja, da gab es große Proteste, Stuttgart 21. Was ist sonst noch passiert 2010? Ein unaussprechlicher Vulkan ist ausgebrochen. Ich habe den mal auswendig gelernt, den Namen. Mhm. Und zwar nach Wikipedia. Nach Wikipedia? Und zwar für den Podcast, also für Liedmotiv. Mhm. Irgendwann habe ich dann aber im Radio gehört, wie er ausgesprochen wird. Und das war ganz anders als das, was auf Wikipedia zu hören war. Das ist ja schade. Ja. Also ich weiß jetzt leider nicht, was richtig ist. Im April ist der tolle Vulkan ausgebrochen. Wir hatten außerdem Paul die Krake. Paul die Krake? Also Paul der Kraken heißt er, glaube ich. Hä? Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ach, Fußball ist überhaupt sicher, ist das überhaupt sicher, dass es ein männlicher Kraken war? Paul die Kraken überhaupt Geschlecht? Doch schon. Auf jeden Fall hatte er Visionen. Da habe ich mich gefragt, gab es eigentlich eine Paul-App, die einem die Zukunft vorausgesagt hat? Bestimmt. Oh, also heutzutage gäbe es das schon. Ich habe auch eine wunderschöne Papst-App gefunden, als ich gestern in den Top, da konnte man den Papst zur Einweihung, wie nennt man das, läuten. Ja. Läuten Sie Glocken für den Papst. Ah. Ich habe jetzt gerade den Absatz, den Ansatz verpasst vom Satz. Egal. Ja, wenn ich nicht die Tagesschau-App installiert hätte und Push-Notifications kriegen würde, hätte ich es tatsächlich gestern übers Glockengeläut rausgekriegt. Aber die Push-Notification war schneller als die Glocken. Gut, was hatten wir noch? Ungefähr 15 Monate im Jahr 2010 haben wir über Thilo Sarrazin gesprochen, auf Twitter, kann ich mich erinnern. Ja, kein schönes Thema. Ich habe ihn damals einfach nicht erwähnt. Ja, ja. Das war konsequent monatelang nicht erwähnt. Ich glaube, jetzt im Nachhinein kann man das. Du hast noch aufgeschrieben, Christoph Schlingensief ist gestorben, stimmt? Ja, leider. Ja. Schon 3 Jahre her, das ist krass. Ja, mit 49 hat er Lungenkrebs. Ja, ich erinnere mich noch, wie wir hier in der Muffathalle waren zu dieser Möllemann-Geschichte. Da erinnere ich mich auch gut dran. Das war so toll. Das war schon schräg. Dass man irgendwann Federn und Patronenhülsen ins Publikum geworfen hat. Ja, meine erste Begegnung mit Christoph Schlingensief war im Kino United Trash, habe ich angesehen. Und ihn für den zweitschlimmsten Film befunden, den ich je angesehen habe. Okay, nur der zweitschlimmste? Ja, der schlimmste Film war von Alan Smithy. Okay. Und hieß Fahr zur Hölle, Hollywood. Da bin ich rausgegangen, so schlecht war der. War allerdings mit vielen Stars, unter anderem Whoopi Goldberg, und sollte eine Satire auf Hollywood sein, war aber eine Satire auf sich selbst. Gut, und im November hatten wir was? Wer hat das aufgeschrieben? Der elektronische Personalausweis ist eingeführt worden, deutschlandweit so. Der sichere? Ja, so mit nicht nur sicher, sondern da ist ja irgendwie Chip drin und so. Chip drin? Ja, ja. Habt ihr den? Ja, ich hab den. Ich hab den nicht, ich hab noch meinen alten. Was macht der? Man kann damit nichts machen. Und Wird der Chip ausgelesen bei irgendwelchen Behörden oder so? Naja, man kann sich irgendwie Hardware kaufen, dass man den dann potenziell auslesen kann und dass man potenziell irgendwas damit machen kann. Aber bis jetzt ist mir noch keine wirkliche Anwendung dafür gewahr geworden. So. Also es war zur Identifizierung im Internet gedacht? Unter anderem, ja. Also ich habe jetzt auf der CeBIT zum Beispiel auch gesehen, da gibt es irgendwie so Secure Cloud Storage mit dem EPG, mit dem elektronischen Personal oder sowas, EPA. Secure Cloud Storage. Secure Cloud. Verschlüsseln Sie mit deinem Personalausweis quasi deine Online-Files. Was kann schiefgehen? Ja, schön. Naja. Das war 2010. Ja. Ich glaube, Hotelsteuer war da noch und der Wiedereinstieg in die Atomkraft. Oh ja, der Wiedereinstieg, der dann irgendwann der Ausstieg wurde. Genau. Ja, ich habe mir erklären lassen, dass der Ausstieg ja genauso wie der Wiedereinstieg ist, bloß dass die Atomkraftwerke nicht so lange laufen. Also es war alles schon geplant mit dem Energieumbau, bloß man hat natürlich die Atomkraftwerke noch so als Zusatzhilfe haben wollen. Verstehe. Ich habe ja letztens auch gehört, dass E.ON irgendwie die Gaskraftwerke nicht mehr so laufen lassen kann, weil so viel Strom durch Wind und Sonne erzeugt wird und da muss sich die Wirtschaft was einfallen lassen. Ja, richtig. Hattet ja. ihr das eigentlich auch in der Schule damals mit den erneuerbaren Energien? Also wir hatten da so schöne Tortengrafiken. Mhm. Stand heute, also 1994 und Stand 2020 oder so. Mhm. Und da stand dann immer, dass 2020 5% der Energie durch erneuerbare Energien gewonnen werden können. Schon. Ja, genau. Das kenne ich auch. Also, das war immer ein sehr pessimistischer Ausblick auf die Zukunft. Ja, aber das wurde uns schon als Fakten verkauft. Vielleicht waren es auch 10%, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Naja, also ich kann mich auch so an diese Geschichte erinnern, dass uns gesagt wurde, das hat sowieso keine große Bedeutung, weil kann wird eh nichts. Aber ich finde das interessant, dass wir das in der Schule als Wissen gelernt haben, dass es gar nicht möglich ist, mit erneuerbaren Energien einen relevanten Anteil zu decken. Das ist mir, glaube ich, nicht so gegangen. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwie zu Wacker gelaufen sind, ja, weil die bei uns in der Nähe haben und da so Wafer für Solarzellen. Also den Solarzellenherstellungsprozess uns ein bisschen angeguckt haben und dann einen entsprechenden Vortrag auch dazu bekommen haben, eben wie sich die Solarzellen von der Lebensdauer und vom Energiegewinn entwickeln. Und dass das zu dem Zeitpunkt war das schon sehr absehbar, dass das einfach wahnsinnig viel Sinn macht bald. So. Okay. Also da war eher so ein positiver Ausblick, dann aber wahrscheinlich auch das Wirtschaftsinteresse von Wacker, aber trotzdem tendenziell richtiger als die andere Geschichte. Diese Schule ist gesponsert. Ja. Dieser Lehrplan ist gesponsert von Wacker Technologie. Ja. Wacker. Wacker. Ja, dann springen wir 3 Jahre in die Zukunft, nämlich ins Heute. Tja. Die Zukunft aus der Vergangenheit, also eigentlich, die heute ist. Ist das ja auch 3 Jahre schon alt, worüber wir jetzt reden, oder? Mehr oder weniger. Eigentlich noch älter wahrscheinlich. Wir reden nämlich jetzt über WebM. Oder wie den patentfreien Codec. Den patentfreien Codec. Das Interessante ist, dass ich mich vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal mit WebM beschäftigt habe. Ja, es heißt ja eigentlich VP8. Heißt ja immer noch so, zumindest der Codec an sich, aber verkauft wird es dann unter WebM. Und Google hat uns damals als den freien Codec geschenkt, der nie Patentprobleme haben wird, mit dem man auf der sicheren Seite ist und so. Und zwar auf der Google I.O. 2010 auch. Ja, wirklich. Ja, also das ist wirklich genau 3 Jahre her. Google I.O. ist ja jetzt dann auch wieder bald. Es stellt sich raus, irgendwie haben wir doch so ein bisschen Patentprobleme und Google und die MPEG LA haben sich jetzt geeinigt, dass Google bei der MPEG LA mal eine Lizenz beantragt. Ja. Tja, und was das jetzt für die Zukunft heißt, schwierig zu beurteilen. Also Google fängt das ja jetzt sozusagen mal ab, diesen Patentstreit an der Stelle. Ob Google weiterhin das weitermacht, ist halt fraglich, weil im Endeffekt ist es halt auch nur Technologiesubventionierung dann. Weil wenn sie die Lizenzgebühren zahlen müssen, dann können sie das quasi nur machen, um quasi hier was freizukaufen sozusagen. ein Teil von H264, den sie dann lizenzieren und als VP8 verkaufen. Aber so unterm Strich. Hm. Interessant hier im Wikipedia-Artikel lese ich, dass am 17. April 2012 die Tagesschau angekündigt hat, so ihre Online-Angebote von Okteora auf WebM zu wechseln. Naja, haben die das dann wirklich gemacht? Ich meine, das ist natürlich von kann ich nicht angucken zu kann ich nicht angucken. Tja. In dem verlinkten Artikel geht es dann noch so ein bisschen um H265 und VP9, die uns ja irgendwie dann auch innerhalb der nächsten paar Jahre ins Haus stehen, die jetzt nochmal dreifach bessere Kompressionen irgendwie zu proportionaler CPU-Verbrauchsteigerung irgendwie anbieten sollen. Mal gucken. Also es bleibt spannend, wie wir so oft sagen. Aber das mit dem Patentfrei, das war wohl nix. Jo, das war wohl nix an der Stelle. Was auch wieder ein bisschen Zug in die allgemeine Einschätzung gibt, die ich ja auch unterstütze, dass diese ganzen, also Encoding und Medientechnologien, die zwar um sich greifen, eher nicht patentfrei sind, sondern eben noch nicht verklagt. Also. Na gut, also das betrifft ja die ganze Tech-Branche schon fast mittlerweile, aber bei den Codex. Ja, leider, bei den Codex ist halt so, da hängt halt auch die entsprechende Lobby dahinter und da wird es wahrscheinlich auch eher passieren und ich glaube auch, dass halt da alle Drecksmechanismen einfach, es sind so viele Mechanismen, die da eingesetzt werden, damit du das wirklich gut kriegst. Einen musst du dann schon wieder irgendwo lizenzieren. Naja, Patente sind doof, aber da sind sie und ja. Wir haben ja wenigstens H264 bis H265 daherkommt. Wo wir gerade so bei diesem Browser-Videoformat, Audioformat Wars sind, bietet sich dann die nächste Meldung auch gleich an. Firefox wird dann demnächst mal in Version 22 erscheinen. Was irgendwie auch schon ein bisschen albern ist so. Aber es stehen Veränderungen ins Haus, relevante. Ja, sehr relevante. Ich meine, Mozilla hat sich ja bisher geweigert, irgendwie überhaupt ohne jetzt extra Plugin und Co. MP3 oder H264 abzuspielen. Eben aufgrund der Lizenzkosten, die da irgendwem irgendwo entstehen. Also das ist halt nicht frei genug. Und das hat sich auch auf die schon bereits verfügbaren, benutzbaren Systemkomponenten erstreckt, diese Entscheidung, die ich an der Stelle hier... Muss man vielleicht nochmal kurz erklären. Wenn ich jetzt Firefox auf einem Mac laufen lasse, dann kann der ja das Betriebssystem nutzen, um ein MP3 abzuspielen zum Beispiel. Das muss er nicht selbst programmieren, sondern kann er zum Beispiel QuickTime für nehmen. Und Apple hat für diese Funktionalität von QuickTime ein MP3 abzuspielen schon die Lizenzgebühren gezahlt. Insofern müsste Firefox dann da nicht nochmal zahlen und könnte dann einfach auf die Infrastruktur zurückgreifen, die es eh gibt. Genau, und aber als politisches Statement haben sie es trotzdem nicht gemacht. Und jetzt sind sie eingeknickt. Tja. So, also es wird halt mit der Firefox Version 22, die im Juni erscheinen soll. Die haben ja einen recht eben häufigen Update-Zyklus, deshalb sind die Versionsnummern inzwischen so absurd. Werden sie dann einbauen, dass eben H264, AAC und MP3, wenn es das Betriebssystem unterstützt, doch einfach abgespielt werden. Das heißt, ich kann jetzt aber auch auf meinem Ubuntu irgendwie nicht ganz lizenzierte MPEG-Libraries installieren und es geht trotzdem? Das fragst du jetzt mich, wo du den Bart hast gerade, der eigentlich den Linux-Guru schlechthin. Ja, ich muss mal meinen Bart fragen. Demarkiert. Ja. Nun ja, auf jeden Fall spannend, zumindest so für die Mac-User und die Windows-User dann. Und die Webentwickler. Die Webentwickler. Ja, wobei für die Webentwickler ist dann wieder die Frage so, wie sieht es dann auf Linux aus und muss ich jetzt dann zwischen Firefox auf Linux und Firefox auf Windows unterscheiden zum Beispiel? Ja, das ist überhaupt die große Frage, wie das implementiert ist. Ich denke, die meisten implementieren es nicht nach Browser, sondern bieten einfach verschiedene Audio- oder Videoobjekte an und der Browser sucht sich das selber raus. Wenn es denn nur so wäre, mein Freund, wenn es denn nur so wäre, es ist noch viel schlimmer, leider. Naja, ein Flash-Player zur Not. Ja. Ja, ist immer noch der Last Stand. Ja. Es wird besser, aber es wird nicht gut. Besser? Nee, das ist keine gute Überleitung. Wir haben auf jeden Fall, oder du hast vor allem euch eine Uhr gekauft. Sehnsüchtig auf diese Uhr gewartet, die wir uns gekauft haben. Mhm. Du hast irgendwie in den letzten paar Wochen immer mal gesagt, so, es ist verschickt worden, aber sie hängt im Zoll. Und und jetzt ist sie endlich da, die Pebble. Die Pebble, unser Kickstarter-Projekt. Sie ist überfällig gewesen, also nicht uns, wir haben es nicht gemacht, aber das wollte das auch klar klarstellen. Schon regelmäßig erwähnt haben. Die Smartwatch, die kein E-Paper-Display hat und auch im Moment gar nicht so smart ist, wie man es gerne hätte. Die kein E-Paper? Nee, das ist kein E-Paper-Display, sondern das ist ein LCD-Display, das so Eigenschaften hat wie E-Paper. Das aber war also die erste Kontroverse um diese Uhr. Spot angeguckt auf Pebble. Also ja, wenn du du kannst auch heute auf pebble.com noch lesen beim Development-Blog, dass das SDK sicher vor der Pebble ankommt. Und also die sind einfach total überlastet. Also die Informationen sind all over the place und es gibt du kommst an die richtigen Sachen in den Foren und du musst dann immer aufs Datum gucken von dem, was gepostet ist. Weil da ist schon ja, sie bewerben es schon mit E-Paper, aber es ist halt nicht so E-Paper im Sinne von Kindle und E-Book-Reader, sondern es ist halt ein TFT eigentlich, das aber in einem speziellen Modus betrieben wird, der sehr stromsparend ist, weil er monochrom ist. Das ist eben so ein bisschen der Punkt und den finde ich eigentlich schade, weil bei E-Paper denke ich nicht an braucht keinen Strom, sondern denke ich an ist super lesbar. Ja. Und das sagen Sie im Video auch. Ja, es ist verhältnismäßig, es ist jetzt für LCD-Verhältnisse gar nicht so schlecht lesbar, aber in schlechten Lichtverhältnissen es ist halt monochrom, ist es weit schlechter halt lesbar als sonst. Hm. Ja, da habe ich jetzt eine Frage. Der könnte bunt oder was? Ob das jetzt technisch möglich wäre, das bunt zu machen, weiß ich nicht. Aber es ist potenziell eine ähnliche Technologie, die auch bunt macht. So. Genau. Also, diese Uhr ist da. Ja. Es ist kein SDK da. Es ist aber schon eine iOS-App dazu da und für Android gibt es auch was. Ja. Und es ist über Bluetooth 4.0 auch gewährleistet, dass da die Notifications durchkommen. Mhm. Grundsätzlich. Ja. Praktisch haben sie ein paar kleine Haken und Ösen an der Stelle. Ja. Also mich hat es gewundert, dass es von iOS unterstützt wird, dass diese Notifications weitergeleitet werden. Es ist wirklich in dem Bluetooth-Connection-Dialog eine Option. Ja, sie haben da tatsächlich sowas implementiert, was halt so, ich glaube, das ist auch relativ neu. Das ist in iOS 6 dazugekommen, das heißt irgendwie ein neuer Bluetooth-Standard. Also neu im Sinne von, den hat Apple neu implementiert für externe Displays. Genau, so ein Profil. Ich glaube, es ist auch gedacht so für Auto-Geschichten, für Auto-Integration. Ich habe jetzt nicht mir die verschiedenen Bluetooth-Profile da angeguckt, die da unterstützt werden und in welchem Ausmaß. Aber es ist zumindest so grundsätzlich funktioniert. Mhm. Das kann man schon mal sagen. Ab und zu bricht die Verbindung ab. Und dann muss man im Moment entweder aufgrund einem Bug von iOS, was jetzt die Pebble-Leute sagen, oder aufgrund von irgendwas, was noch dranhängt, also das kann man von außen nicht wirklich feststellen. Grundsätzlich glaube ich aber schon an den Bug von Apple, weil sie einfach da auch wiederum keinerlei Client haben im Moment und die Pebble da der größte Client ist. Muss man ab und zu in die Settings bei Notifications gehen und zwei Schalter an- und wieder ausschalten und dann kommen die Notifications auch wieder durch. Also das muss man halt für alle Apps machen, deren Push man gerne hätte. Und das ist außer, so ein bisschen anstrengend. Außer die SMS. Also die SMS geht immer. Ja, doch. Nee, stimmt, aber die SMS ging bei mir auch einmal nicht. Aber da ging auch gar nichts eigentlich. Da musste ich nochmal irgendwie neu pären. Das zählt da nicht. Aber so ganz bugfrei ist es noch nicht. Und das ist ja irgendwie auch noch gar nicht, man kann es ja noch nicht kaufen. Das ist ja nur so diese Kickstarter Edition, die jetzt irgendwie schon mal im Umlauf ist sozusagen. Wir dürfen jetzt auch noch Beta testen, nachdem wir es schon gezahlt haben. Um es gemein zu formulieren. Aber ich muss sagen, ich bin soweit eigentlich ganz zufrieden, auch wenn halt tatsächlich da noch ein paar Bugs drin sind, die halt irgendwie nerven. Aber so an sich ist es halt echt angenehm, schon mal bevor das Telefon aus der Tasche kramst, zu sehen, was gerade los ist. Also das ist die eine Sache, die ich auch gemerkt habe. Einfach die Notifications aufs Handgelenk zu bekommen, das dann vibriert, was irgendwie angenehmer ist, als wenn die Tasche vibriert, finde ich. Man kriegt es mehr mit und es stört trotzdem weniger, so dazwischen. Plus eben, man kann schneller mal kurz drauf gucken, will ich denn überhaupt jetzt irgendwas machen, als das Telefon aus der Tasche nehmen. Das alleine wäre es mir eigentlich schon wert. Also das ist so, also auch wenn die jetzt nicht mehr lernt, was ich nicht glaube, weil es ist ja wirklich in den Anfängen, dann wäre es dafür alleine schon wirklich mag ich. Ja, ich muss sagen, also die Musikfernsteuerung, was das Ding ja auch kann, die gefällt mir auch sehr gut, weil jetzt kann ich halt irgendwie, es sind normale Kopfhörer in Anführungszeichen, kein großes Manko mehr. Ich brauche nicht irgendwelche iPhone-Kopfhörer mit Fernbedienung dran, sondern ich kann einfach auf meiner Uhr halt zum nächsten Titel skippen. Das ist auch schon sehr gut soweit. Das gefällt mir an sich auch sehr gut, auch dass ich auf der Uhr nachgucken kann, was da gerade läuft. Also das ist ja auch was, was ich ab und zu mal mache, wenn ich wirklich so ganz random höre. Es ist sogar so, dass wenn du bei Instacast hörst und es Chapter-Titel gibt, dann stehen die auch noch mit drin. Das finde ich auch schön. Da gibt es einen kleinen Bug in Instacast, wenn du nicht 1x hörst, dann kannst du nicht mehr Pause drücken über die Uhr. Deswegen nutze ich es kaum, die Fernsteuerung, weil das so mein Hauptding ist. Also zurückspulen ist ab und zu auch nochmal was ich mache. Aber das funktioniert gut. Ja, das Einzige, was da ein bisschen nervt, ist im Moment die Navigation auf der Uhr, weil die Navigation auf der Uhr so aussieht, du bist in einem Watchface drin. Also es gibt ja verschiedene Watchfaces, die man später auch irgendwie programmieren können soll, wenn das SDK irgendwann mal kommt, lalala. Mhm. Aber es gibt jetzt so ungefähr 6, 7, 8 Watchfaces, 2 sind fest eingebaut. 3 sind fest eingebaut, eine davon ist sehr hässlich. Und es gibt dann eben, den Rest kann man nachladen mit der App. Und die Navigation in der Uhr funktioniert so, dass man praktisch in den Watchface geht und dann ist das Watchface aktiv. Dann hast du eigentlich nur den mittleren Knopf, damit du das Licht mal anmachen kannst, was wichtig ist, weil eben der Einfallswinkel und die Lesbarkeit nicht so dolle ist, wie man es gern hätte. Und du musst dann erst den linken Knopf drücken für Back, wieder ins Menü, dann durchklicken bis zur Musik, dann wieder Musik anmachen und dann bist du im Musiksteuerungs-App. Also wirklich so eine Ebene von Apps in Anführungszeichen, und das sind halt die Watchfaces, dann die Musiksteuerung, die Settings, und da muss man dann immer wieder rein und raus wechseln. Das fände ich noch besser, wenn es irgendwie anders wird, aber ich glaube auch dran, dass es irgendwie passiert, weil gerade wenn in den Watchfaces die anderen Knöpfe nicht belegt sind, kann man da irgendwas machen, um einen Shortcut zu machen. Und also sie versprechen ja eine große Zukunft für ihr Produkt weiterhin. Mhm. Man kann ihnen, glaube ich, so halbwegs auch noch glauben, weil bisher ist es ja gar nicht so enttäuschend, so was sie da abliefern. Ja. Mal dann beobachten, wo es hingeht. Ich glaube, gerade wenn das SDK da mal kommt, dann könnte man noch richtig Spannung miterleben, weil an sich hat das Ding ja auch noch mehrere Sensoren, die momentan gar nicht genutzt werden. Also es hat ja auch ein Accelerometer zum Beispiel, mit dem man gerade gar nichts machen kann. Da ist noch Luft nach oben, glaube ich. Ja, eben. Und irgendwelche Anbindungen zu Schrittzählern oder Fitnesszeug wäre denkbar, da wirklich irgendwas steuern. Da ist tendenziell viel drin. Also ich bin gespannt, wann die das SDK rauslassen auch. Ich will, und vor allem ich will auch Telefonanrufe mit Rüttelgeste. Mit Rüttelgeste ablehnen. Quick. Quick. Oh, no music found. Da hatte ich übrigens auch einen lustigen Bug. Ich habe telefoniert, also ich bin angerufen worden. Mhm. Dann vibriert die Uhr ja auch. Mhm. Und dann habe ich aber auf dem Telefon angenommen und das hat die Uhr nicht gemerkt. Und dann hat die Uhr die ganze Zeit durchvibriert. Das ist ein Telefonanruf? Ja, okay. Das war nicht so super. Aber ja, bei mir hat es schon gemerkt, dass ich abgehoben habe, aber es hat es halt immer noch angezeigt. Ich konnte noch auflegen über das Telefon, was, glaube ich, sogar so gedacht ist. Aber ich hatte halt irgendwie Angst, auf der Uhr irgendwas zu drücken währenddessen. Ja, das ging mir dann auch so, als sie weiter vibrierte. Deswegen habe ich sie dann vibrieren lassen. Naja, sie ist ein bisschen zu spät dran. Das Display ist schlechter als gedacht, aber gut genug, finde ich. Der Zustand ist ein bisschen, man ist am Beta-Testen eher, für meine Begriffe ist sie ein bisschen größer, als ich sie gerne hätte. Also ich hätte sie gerne so ein bisschen schon, weniger bulky. Sie ist schon ein bisschen bulky. Und was mir auch aufgefallen ist noch als ein Kritikpunkt an der Stelle, sie haben zwar so einen tollen MagSafe gemacht zum Laden, aber der MagSafe ist relativ lusch, also die Magneten halten das nicht ordentlich dran, wenn man die Uhr dann beim Laden auch aufstellen will, um sie irgendwie, also das ist, was ich eigentlich mit Armbanduhren immer schon gemacht habe, das Band abnehmen, dann die so, das untere Band so hinlegen, dass es so ein bisschen auf hochkant steht, dann ist das MagSafe-Ladekabel genauso, dass es nicht funktioniert. Also ich kann nicht die Uhr während des Ladens irgendwo stehen haben, um sie als Uhr zu benutzen noch, sondern muss dann liegen. Ich finde das ganz gut, dass die Magneten so lasch sind, weil dann kann ich mich halt, während ich am Rechner sitze, quasi so selber anschließen an den Strom. Und wenn ich dann vergesse, dass ich angeschlossen bin, ist das irgendwie kein großer Widerstand. Ja, aber da hält es bei dir überhaupt. Also bei mir ist es echt so, einmal hinhauchen macht schon die Position weg. Vielleicht habe ich da auch bei mir schon speziellen besonders schlecht. Besonders schlechte Uhr bekommen, aber ich bin ja auch da. Also, du bekommst ja immer die Montagsgeräte. Genau, also mir geht es auch beim LCD-Display so, dass unter gewissen Lichteinfall auch so diese Sachen, die man bei LCD-Display ab und zu hat, dass da so ein bisschen schwarzer Schatten außenrum entsteht. Ja, oder beim Hintergrundbeleuchtung, dass die halt auch durch manche Bereiche viel stärker durchkommen als andere. Ja. Also das habe ich auch. Hm. Naja. Habt ihr schon Erfahrungen, wie lange die Batterie hält? Ich habe es jetzt nicht ganz leer werden lassen, weil ich wollte halt die Uhr einfach komplett benutzen. Bei mir war jetzt mal von vollgeladen bis die Batterieanzeige wird angezeigt, waren es jetzt 3 Tage beim ersten Mal, kann aber auch an allem Möglichen liegen, also da würde ich jetzt keine Aussage treffen wollen. Sie haben auf Ihrer Webseite auch gesagt, dass es manche Leute gibt, bei denen nur so knapp 3 Tage rauskommen im Moment und sie noch nicht genau wissen, woran es liegt. An sich sollten sie 7 Tage sein und die sind auch von Leuten schon berichtet. Also, ja. Und habt ihr jetzt das Gefühl, da ist eine neue Geräteklasse geboren oder wird das eher so ein Nischending sein? Das ist ein Nischending. Das ist halt irgendwie, also für mich ist es reine Convenience irgendwie so, es ist eine Fernbedienung für meine Musik und eine Anzeige für, ich muss das Telefon nicht aus der Tasche rausgraben, aber ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass es so für Normalverbraucher in Anführungszeichen irgendwie eine wesentliche, dass man das haben will, so als Nicht-Nerd. Ja, noch Siri reingepackt und dann... Also Siri wäre interessanterweise, also so ein Mikro an da reinmachen, wäre ganz interessant, dass man da reinsprechen könnte. Laut, dass man dann die komplette Dick Tracy Experience hat. Wieso nicht? Also man könnte an der Stelle, also was ich daran gemerkt habe, ist zumindest ein Sport- und Accessory-Produkt an der Stelle könnte man deutlich machen. Allein auch, wenn man das jetzt irgendwie mit dem Nike Fuel Band und dem ganzen Kram, was es da so gibt, in Verbindung setzt, das könnte sowas, wenn man da ein bisschen Integration noch hat, dann eine kleine Stoppuhr und also ein Sport-Accessory eigentlich hauptsächlich. Plus die Funktionalität, die es jetzt schon hat, und ein bisschen schickeres Display. Also da ist ein Produkt. Da ist definitiv ein Produkt. Jetzt hätte ich Frage, ob das ein Apple-Produkt ist. Wenn ich mir das jetzt angucke eigentlich, also was die jetzt, ich meine, die sind ja schon jetzt nicht schlecht, das ist jetzt die zweite diese Art von Smartwatches, die sie so gemacht haben. Also die sind jetzt auch nicht auf der Brennsuppe nachhergeschwommen. und wenn ich jetzt mir vorstelle, Apple macht es raus, das macht es einfach nochmal dünner, die Batterie hält vielleicht noch ein bisschen länger und es kann ein paar schickere Dinge und es ist farbig. So. Mit Retina-Auflösung da drauf. Das ist dann schon was so. Nee, gut, aber da muss ich die irgendwie 2 Mal am Tag laden. Nee. Mit den Specs. Nee. Mal abgesehen davon, dass die Uhr muss sowieso über Nacht abgelegt werden. Das finde ich jetzt nicht so tragisch, wenn man die. Also 2 Mal am Tag ist doof, aber alle 3 Tage und das kriegen wir schon hin. Also da würde es schon was. Können die aber auch nicht in Cupertino. Naja, aber das wird es halt zum Apple-Produkt machen, wenn du auf allen Achsen eigentlich das bessere Produkt machst an der Stelle. Ich bin skeptisch, was diese iWatch angeht. Ich auch, aber von eurer Beschreibung her als Produkt habe ich da jetzt eher, kann ich mir das jetzt eher vorstellen. Ich glaube nicht, dass Apple dran arbeitet. Wird sich zeigen. We'll see. Tja. Nicht mehr gearbeitet, wird hingegen in Mountain View an einem Reader, nämlich am RSS-Reader von Google. Ja, das könnte uns jetzt allen scheißegal sein, weil den nutzt ja eh keiner. aber wir nutzen, also alle, die noch irgendwie RSS-Reader benutzen, also fast alle, wir nutzen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Sync-Engine von, also im Endeffekt die inoffizielle API, das fand ich da eigentlich auch interessant. Nee, das ist mittlerweile offiziell, glaube ich, geworden. Das war eine offizielle dann auch, also war also das Google Reader als Backend, so um die entsprechenden RSS-Readers zu benutzen. Also Reader mit Doppel-E geschrieben, der benutzt es und auch viele andere. Es ist eher so, ich habe letztens auch Tim in Mowermax mal raten hören, dass er gerne einen hätte, der nicht auf das Google Backend aufsetzt, weil man dadurch natürlich auch sogar teilweise die gefilterten Sachen von Google bekommt an der Stelle ein bisschen später. Also die Feeds gar nicht direkt gelesen werden, sondern das, was in Reader daherkommt, also im Google Reader daherkommt. Und gerade für Passwort geschützte eigene Feeds irgendwo, das dann nicht so gut klappt. Ja. Und es da extra Apps wieder braucht. Aber es gibt die RSS-Reader, die direkt funktionieren auch noch, aber die meisten, also die populären, nutzen eigentlich alle Google Reader als Backend. Und es wird spannend, wo die jetzt hinwandern. Ja, also Reader hat ja schon angekündigt, dass sie wohl auf was anderes umsteigen werden. Also dass sie zumindest auch weiter funktionieren wollen, wenn Google Reader dann eingestellt worden ist am 1. Juni. Aber wo die Reise hingeht, ist unklar. Es wird jetzt irgendwie auch so auch in meiner Timeline, wenn da schon die ersten Tipps ausgetauscht, da gibt es irgendwie The Old Reader, was irgendwie so diese alte Google Reader User Experience nachbaut, schon länger, Feedly und irgendwie noch 20 andere. Ich persönlich benutze ja kaum noch RSS. Ich habe ja letztes Mal erst diesen Monotony empfohlen, der irgendwie so für die 3 bis 4 RSS-Feeds, die ich tatsächlich abonniere, mir absolut reicht. Ja, also ich selber nutze inzwischen wieder. Ich habe mal eine Zeit lang keine benutzt. Ich finde es so wichtig. Das ist so. Und ich will auch nicht so ein Pseudo-Dings da draus machen. Also nichts. Wie heißt denn diese eine, die mir, diese ganzen Newspaper-Apps, die mir so die News in einer schicken Ausführung vors Gesicht legen, die gefallen mir alle nicht so. Also Flipboard hat mir noch am besten gefallen, aber das ist mir irgendwie zu, da ist zu newsy. Zu newsy. Ich habe zu wenig die Verbindung nochmal zu der Quelle. Das ist irgendwie so das, was ich da nicht so gern mag. Und deswegen, ich werde es weiter nutzen. Und ich bin auch gespannt, was sie dann wirklich so als Backend benutzen. Ich meine, sie können natürlich die Mac-Only-Lösungen und einfach, die könnten natürlich so iCloud irgendwann benutzen. Ja. Haben dann viel Spaß, aber in iOS 7 wird ja alles besser wahrscheinlich. Bestimmt. Oder andere Wege, aber sie müssen es halt selber machen und Sync ist jetzt nicht so ein easy Problem. Also wenn man da ein Backend hat, das so halbwegs funktioniert hat, dass man einfach frei benutzen konnte, dann ist man da schon froh gewesen. Also die Entwickler haben jetzt, glaube ich, keinen Spaß bis zum Jahreswechsel, zum 1. Juni. 1. Juni ist noch vor der WWDC. Vielleicht kommt ja wirklich das auch noch vorher raus. Na Silvio, gib Gas. Sorry. Gemein. Seine Daten bekommt man natürlich von Google wenigstens dann raus auch. Also einerseits gibt es ja diesen OPML-Export von Reader sowieso schon immer, wo man dann eben so eine Liste bekommt im OPML-Format von den Feeds, die man so liest. Und alle anderen Daten kriegst du halt auch über dieses Google Takeout von der Google Data Liberation Front. Sollte man da irgendwie alles kriegen, was man so haben will. Genau, das wollte ich nochmal erwähnen an der Stelle auch, dass es eben so die Google Data Liberation Front gibt. Das ist so eine Webseite, über die man in Erfahrung bringen kann, wie kriege ich denn die Daten, die Google über mich oder für mich in den einzelnen Diensten gespeichert hat. Also wie kann ich die überhaupt angucken? Und das meiste ist, was man dann angucken kann und downloaden, ist dann auch in einem Format, das man maschinenlesbar auswerten kann. Also das an sich ist vielleicht schon mal einfach interessant, dass es das gibt, weil das ist so bei mir ziemlich vorbeigegangen. Also ich könnte jetzt noch zum Beispiel bei Orkut irgendwie alte Orkut-Daten downloaden, was ich ganz interessant finde. Nee, Orkut gibt es ja auch weiter. Das ist ja nach wie vor ein riesiges Netzwerk in Brasilien und in Indien. Also es wird da teilweise sehr häufig genutzt noch. Deswegen wird das auch immer noch betrieben. Ja. Nun ja, von einer apokalyptischen Meldung zur nächsten. Ron Gilbert verlässt Double Fine. Na ja, gut, wie apokalyptisch das ist, kann man sich mal fragen, denn es war von Anfang an klar, dass er dieses Projekt bei Double Fine macht und da nicht Angestellter von Double Fine langfristig ist. Aber schade ist es ja trotzdem. Es ist schon schade, weil man hätte sich ja jetzt schon auch denken können, jetzt war The Cave erfolgreich, hoffentlich. Jetzt kommt gleich das nächste Projekt, was sie machen. Ja, so der Schulterschluss Schäfer, Gilbert, das ist halt einfach, ja, da hängt man so an emotional viel. Einfach zu schön, um zu sagen, okay, jetzt ist das vorbei. Ist es aber. Ja, also ich hätte jetzt eigentlich auch erwartet, dass er sein nächstes Projekt auch wieder da umsetzt. Ich glaube, Tim Schäfer ist selbst momentan viel zu sehr mit Reds beschäftigt, also dem Kickstarter-Projekt. Mhm. Da ist auch nach 3 Monaten endlich wieder eine neue Episode rausgekommen. Hurra! Ich würde nicht ausschließen, dass die auch nochmal kooperieren. Mhm. Aber erstmal wird sich Gilbert wohl auf einen iOS-Titel konzentrieren, wo man zuerst dachte, das kann eigentlich kein echtes Spiel sein, weil der Titel irgendwie zu albern ist. Aber hast du mal geguckt, ob das ein Akronym ist? Also ob man daraus also ein Akronym bilden kann? Der Titel ist Scurvy Scallywags in the Voyage to Discover the Ultimate Sea Shanty, a Musical Match 3 Pirate RPG. Und das Akronym dazu wäre SSITVDUSS. Nicht wirklich. Nein. Ja. Musical Match 3 Pirate RPG klingt für mich schrecklich. Klingt schrecklich. Ehrlich. Das klingt so ein bisschen wie Middle Manager of Justice. Ja. Ganz nette Idee, die dann aber halt irgendwie doch nicht Spaß macht. Aber mal gucken. Ist vielleicht ein bisschen zu früh, schon eine Zensur abzugeben. Also, nee, ich nehme an, dass er halt wieder so ein kleines Projekt macht, wie er mit diesem Castle-Spiel, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, hatten wir aber mal erwähnt hier. Castle-Spiel. Wo du diese Burgen einreißen kannst mit. Ah ja, ja. Nee, hab ich jetzt auch vergessen, wie das heißt. Also, a Musical Match 3 Pirate RPG, was ich mir da so drunter vorstelle, könnte super werden, also. Ja, das ist eine Frage der persönlichen Vorstellung. Ich weiß, aber ich habe ja immer noch so diese Match-3-Adventure-Kombinationsspiele, die mich angesaugt haben und dann wieder fallen gelassen haben. Das gibt mir so überhaupt gar nichts. Diese Mischung ist irgendwie. Wie hießen das überhaupt? Quest Hero? Nee, Puzzle Quest? Hieß das Puzzle Quest? Irgendwas mit so. Puzzle Quests, Dungeon. Ja, und wenn das in schöner gemacht noch, ja. Mhm. Bin ich voll dabei, weil diese ganzen Match 3, also gerade so auf iOS so eine Mischung aus Match 3 Game und ein bisschen Story und ist super. Hm. Ah ja, also er macht das mit Clayton Kauslarik, mit dem er auch Death Spank gemacht hat. Was ich nicht gespielt habe. Habt ihr das gespielt? Ich habe mal reingespielt ein bisschen, aber ich habe es nicht wirklich so lange gespielt, dass ich es wirklich beurteilen könnte. Also ich lehne mich da zurück. Ich erwarte von Ron Gilbert in 5 Jahren wieder was Großes. Also er hat jetzt geliefert, er kann sich jetzt wieder ein bisschen verlustieren. Würde ich nicht sagen, dass er das darf, aber er nimmt sich's halt raus. Nun ja. Ja, wir kriegen ja The Witness dazwischen. Stimmt. Ja, das sieht ja so aus, als wird es dieses Jahr tatsächlich noch kommen. Mhm. Heute hat Jonathan Blow ein Video mit der ersten iPad-Vorversion-Kram-Test gepostet. Wer sich das schon war das hübsch? Ich will es ja nicht angucken, ich will ja nicht gespoilert werden. Ja, es ist von der Schulter so abgefilmt, also kann man schwer sagen. Da habe ich ein bisschen Angst, dass das auf dem iPad zu sehr abgespeckt ist. Ja. Aber wer weiß das schon. Ja, mal gucken. Ja, ich würde gerne wissen, ob The Cave ein Erfolg war oder nicht. Das wirst du wahrscheinlich frühestens in einem halben Jahr erfahren, wenn irgendwie Double Fine seine Zahlen mal veröffentlicht. Ah ja, okay. Also Sackfiling und so. Da müssen sie ja zumindest mal grob. Mal gucken. Ach, apropos, der Tipp kam von Lisa. Journey ist jetzt 1 Jahr alt. Tja. Da gab es gestern Abend, also zu unserer Zeit, ein kleines Event, wo die Entwickler von Journey gespielt haben. Mhm. Was natürlich interessant ist für andere Leute, weil man spielt ja immer zu zweit. Ja, interessant gewesen wäre. Ja, leider. Leider ist das auch schon wieder vorbei. Ja, aber 1 Jahr Journey, da kann man definitiv nochmal reingucken. Es gibt ja die Collector's Edition, die man sich in UK bestellen kann. Auch auf CD, also DVD. Mit Kommentaren und Dokus und Gedönse und irgendwie noch Flower mit bei und genau. Flow. 1 Jahr Journey heißt für mich ja nur noch 3 Jahre warten auf das nächste Spiel. Ich verstehe. Na, jetzt warten wir erstmal auf The Room, die Fortsetzung im Herbst. Genau. Ja. Aber bevor wir noch weiter über Spiele nerden, haben wir noch ein bisschen knallharten Entwickler-Content. Presented by Dom. Knallharter Entwickler-Content. Mir ist einfach jetzt die letzten 2 Wochen über aufgrund von ein paar Performance-Fragen, die wir so hatten, wieder aufgefallen oder wieder eingefallen, dass Apple ja zumindest eine geringe Menge seines Betriebssystems auch in Open Source zur Verfügung stellt. Mhm. Damals, als das cool war, haben sie das mal gemacht, ja. Ja, und es gab auch mal so Zeiten, da ging das fast komplett und inzwischen ist es nur so die Ausschnitte, die man halt so muss. Mhm. plus ein bisschen was. Ja, also Core Foundation zum Beispiel ist was, was man nicht unbedingt müsste, glaube ich, aber ich, für irgendwas haben sie es mal machen müssen und seitdem ist es damit drin. Ja, ja, ja. Aber das ist auch der interessante Ansatzpunkt. Also vielleicht ein kleiner Hintergrund. Core Foundation ist so sind die Basisklassen, die man auch in Coco verwendet. Wenn man einen NS-Array oder einen NS-Dictionary verwendet, dann verwendet man im Endeffekt die einen ZF, eben Core Foundation Array und Core Foundation Dictionary, und die sind irgendwie so zusammen verbandelt, dass man die gegenseitig benutzen kann. Core Foundation ist so eine C-Grundlage, die man, wenn man nur C programmiert will, benutzen kann, oder wenn man halt eine API benutzt, wie jetzt zum Beispiel Quartz oder ähnliches, die halt auch nur in, also die in C startet und dann vielleicht noch auf der Coco-Seite einen Wrapper hat oder eine Erweiterung oder einen Ausschnitt davon. Also gibt es halt eine Abstraktion für so ein paar Basissachen, also Strings zum Beispiel in Unicode, Sets und Arrays und den ganzen Kram, also so es ist so ein Fundament quasi für deine App, deswegen heißt es ja auch so. Genau, und das ist so ein Fundament, das man in C halt auch braucht, weil man hat ja so gut wie nichts. Ja, wir hatten ja nichts. Es ist ja so, es gibt ja in anderen Bereichen auch so die Apache Foundation gibt's, es gibt wahnsinnig viele von diesen Basis-Libraries und halt auf macOS 10 ist halt Core Foundation die auch dann nach Coco benutzt wird und ja, und da ist eben der komplette, nicht, ich glaube nicht mal der ganze, aber zumindest ein Haufen, zumindest das wichtige Zeug drin, und da kann man mal nachgucken, wenn man will, wie jetzt so ein Dictionary eigentlich funktioniert. Das heißt, wie jetzt irgendwie so, wie die Hashes benutzt werden, wie dann irgendwie das sichergestellt wird, dass es schnell geht, tendenziell, ob es schnell geht überhaupt. Oder wenn man halt selber bestimmte Sachen implementieren will, kann man da vielleicht einfach den Code benutzen. Und ist auch ganz interessant. Was ich lustig fand, war, dass die Kommentare in gerade in Core Foundation durchaus einen gewissen Unterhaltungswert haben. Also es gibt natürlich wie bei allen Softwareprojekten diverse, gar nicht so viel eigentlich, aber zumindest ein paar Fix-Me's und To-Dos, die so nicht behandelt wurden. Dann auch immer ganz schön This should never happen. Ja. Hoffentlich tut's das auch nicht. Und wer da mal Spaß hat, ein bisschen nachzugucken, auch nach Stuff grabben ist auch super. Also gerade wenn so ein bisschen kollegiale Sprache verwendet wird, sind die Kommentare meistens noch lustiger. Das könnt ihr mal machen, das kann man sich runterladen auf der verlinkten Seite. Ich fand es halt auch lustig, dass halt, also du hast vorher so einen Ausschnitt gepostet aus so einem Unicode, aus so einer Unicode-Helper-Hack-Funktion. Und da steht halt dann drin irgendwie, Aki hat mir gesagt, das kann nie mehr als 6 Bytes haben. So, und wenn man so ein bisschen die Teams kennt bei Apple, dann weiß man halt, wer Aki ist. Und ja, es ist dann offensichtlich so, dass der halt irgendwie da auch intern der Wizard ist, der halt auf der WDC zu sein scheint. Und der sagt halt dann, das hat nie mehr als 6 Bytes, und dann ist es geglaubt. Ja. Also es ist, ich find's interessant, weil halt auch, man sieht halt auch so, auch da wird nur mit Wasser gekocht. Also man hat ja immer so eine Vorstellung von, dass alles irgendwie super sauber und super toll ist irgendwo. Ist es eigentlich nicht, es ist immer ein Trade-off, es ist immer irgendwie so, Code wächst, und gerade so eine Grundlage wie Core Foundation ist ja wirklich, ist was, was erst eingeführt wurde, wie Next so nach Apple rübergeschwappt ist und sie halt eine Verbindung zwischen dem alten macOS Entwicklungs-Toolzeugs, wie heißt es, Toolbox? Dieses Toolbox, ja, Toolbox. Genau, zwischen der Toolbox und Coco packen wollten, einfach so alles, was sie bei beiden Seiten verwenden können. Das heißt, sie haben die Toolbox ein bisschen auf die Core Foundation aufgesetzt und sie haben halt auch Coco-Zeug auf C-Ebene runtergeholt. Und das ist eigentlich so 10 Jahre oder 12 Jahre alter Code, der da drin steht. Und man merkt halt einfach so, ja, wird einfach nur mit Wasser gekocht. Da werden lustige Dinge gemacht, manche If und Elses, die niemals eintreten sollten oder schon, wo sich manche nicht so ganz sicher sind. Auch so Kommentare wie ja, das ist jetzt schon so ein bisschen, aber man sollte das eigentlich eh nicht so machen und dann ist es schon okay. Ja, also ich meine, wenn die Funktionen schon irgendwie tralala tralala Hack heißen, ja, dann ist relativ klar, wo man dran ist. Aber es, wie du richtig sagst, ist immer ein ganz gutes Zeichen zu sehen, so man es kochen alle anderen auch nur mit Wasser und es gibt diesen oft beschworenen, pristinen, kristallinen Code, der sicher und performant und wunderschön ist. Den gibt's halt nicht. Ja, zumindest nicht dort. Und ja, man kann halt auch was lernen trotzdem. Also das sind ja. Also die Basisklassen, die man selber nie macht. Also wie ist so eine Collection-Klasse aufgebaut? Wie passen die Erzeug aus den URLs raus? Also sind wirklich eigentlich ganz schicke Sachen. Die kann man sich, wenn man mal will, angucken. So ab und zu mal Open Source lesen. Kann eigentlich nur erhellen. Ja, wenn man so eine gewisse Grundbildung schon hat. Zum Einsteigen vielleicht lieber nicht. Ja, ja, weil dann nicht die Dinge auch machen sofort direkt. Ja. Also das ist schon so Basis. Nur, macht nur, was ihr wisst, was ihr tut oder so. Oder so, gut. Dann kommen wir am besten mal zu den Kommentaren. Und ich muss dann wieder hier ein bisschen rumvorwerken, damit ich die auch abspielen kann. So, hallo liebe Fanboys, hier ist Peter aus Berlin. Das Geräuschbett liefert euch meine Tochter, die spielt hier gerade mit Holzspielzeug. Vielleicht sagt sie auch noch was dazu. Ich bin ein sehr zufriedener Hörer und habe jetzt eine Frage, vielleicht sogar zwei, mal gucken. Unsere Firma hat sich jetzt Bring Your Own Device auf die Fahnen geschrieben, was ich sehr schön finde. Und ich bin einer der Ersten, die davon profitieren, weil ich durfte auf meinem iPhone und iPad sozusagen jetzt meine dienstlichen E-Mails empfangen und brauchte dafür kein anderes Gerät mehr. Das ist ganz schön. Die Herausforderung ist aber, dass ich glaube, meine Seele verkauft zu haben, denn ich musste meine Applikation installieren, die heißt AirWatch. Mit dieser Applikation habe ich mein iPhone enrolled auf einem Server, diesem MDM-Server. Der wiederum hat dann irgendwelche, wie nennt man das, Profile installiert. Und ich habe da mal jetzt einmal reingeschaut, was da drin steht. Und zwar steht dann sowas wie Delete all my all settings and bla bla bla. Also irgendwie hört sich das alles nicht so gut an. Warte mal, ich lese es euch mal vor. Hier steht's: Erase all data and settings. Lock device and remove passcode. List configuration profiles. Add remove configuration profiles. List provisioning profiles. Apple settings. Sell all Peter stuff. No. Aber das ist wirklich sehr, sehr viel, was da drin steht. Die Frage ist jetzt, man wechselt ja vielleicht manchmal den Arbeitgeber, ich jetzt nicht so häufig, aber vielleicht dann doch. Bedeutet das, die können mir mit diesem installierten Profil mein Gerät sperren? Und die zweite Frage ist, wenn ich diese Profile jetzt lösche und ich gehe wieder in Kauf, dass ich mit einem BlackBerry durch die Gegend laufen muss zusätzlich, dann ist die Frage, haben die dann immer noch Zugriff auf mein Gerät? Also das ist eigentlich die Frage dazu. Ja, Jonna, wolltest du noch was? Nee, Jonna ist jetzt ruhig eigentlich. Gut. Nee, also wie gesagt, kann ich die einfach so drauflassen und wenn ich sie dann lösche, die Profile, sind die dann weg? Oder habe ich jetzt wirklich meine Seele verkauft und dieses Gerät ist auch, nachdem ich AirWatch deinstalliert habe und die Profile, können die das Gerät tracken und dann fernlöschen? Na gut, Jonna wird unruhig. Ich sag mal tschüss, vielen Dank für die tollen Aufnahmen und hoffentlich bis bald. Peter aus Berlin. Tja, dann grüßen wir nach Berlin. Jo. Groß und klein. Groß und klein. Ich denke, die Antwort ist relativ einfach an der Stelle. Ja, du hast deine Seele verkauft, aber nur temporär. Ja, so würde ich das auch sehen. Also ich habe jetzt mit den ganzen Management-Apps und so weiter keine Erfahrung, aber wenn man zum Beispiel das überträgt auf die Back to My Mac, also auf die iCloud Find My iPhone-Geschichte, da kann man ja auch das Gerät fernlöschen, wenn es aktiv ist. Ja, ja. Und wenn wir es loswerden, zum Loswerden kann man das ausschalten an der Stelle. Ja. Aber man kann auch einfach das Telefon platt machen. Ja. Also es muss schon diese Installation mit den Settings sein und mit den Profilen, die du da installiert hast. Ich weiß nicht genau, ob man jetzt ohne eine Neuinstallation alles runterbekommt, was da weg soll. Ich würde es tendenziell frisch machen. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen paranoid. Ich kann da ein bisschen helfen. Mhm. Es ist schon so, dass diese Management-Funktion braucht dieses installierte Profil. Mhm. Da kannst du dann aber halt wirklich so gut wie alles mitmachen. Also Apple hat da eine relativ breite Schnittstelle eben für so Deployment in der Firma definiert und dann kannst du eben auch so einzelne Apps löschen und irgendwie verbieten und also im Prinzip kannst du halt deine Angestellten beliebig bevormunden. Und das geht alles über dieses Profil potenziell, aber sobald man dieses Profil dann auch löscht, ist der Spuk dann auch zu Ende. Okay. Insofern, ja, das braucht es halt für dieses AirWatch-Ding, heißt es, glaube ich. Aber sobald man das wieder löscht, kann man auch woanders arbeiten, ohne dass der alte Arbeitgeber dann irgendwie noch Zugriff aufs iPhone hätte. Sehr gut. Schön. Dann kommen wir mal zum zweiten Kommentar. Hallo Fanboys, ich bin der Philipp aus Würzburg und ich wollte euch zwei Fragen stellen. Zum ersten habe ich eine iOS-App entdeckt, die nennt sich One Second Every Day auf onesecondeveryday.com und dort hat jemand jeden Tag seines Lebens ein Jahr lang ein Video aufgenommen, das eine Sekunde lang war, jeden Tag, hat das am Ende zusammengeschnitten und hat somit einen kleinen Film über sein ganzes Leben innerhalb dieses Jahres gehabt und fand die Idee so toll, dass er das weitergemacht hat und wollte das auch vereinfachen für andere Leute. Er hat deswegen eine iOS-App geschrieben. Ich wollte das Ganze aber unter meiner Kontrolle haben und die Daten möglichst nicht verlieren und habe mir deswegen selber ein paar Skripte zusammengebaut, die den Schnitt und Kompilierungsprozess da für mich automatisieren. Und weil ich ein sehr fauler Mensch und auch ein bisschen vergesslich bin, hätte ich es eigentlich am liebsten so gehabt, dass, wenn ich mein iPhone oder meine Kamera anstecke, die Videodateien vom iPhone automatisch in den Input-Folder für diese Skripte importiert werden. Und dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und das Programm, was man, wenn man nicht iPhoto verwendet, auf dem Mac dafür nimmt, ist ja Image Capture. Und siehe da, Image Capture ist auch mit Automator, der Automatisierungssoftware von Apple, automatisierbar. Und da gibt es, wenn man einen neuen Workflow erstellt, die Möglichkeit, ein Image Capture Plugin zu erstellen. Das habe ich dann auch mal gemacht. Das nimmt alle Dateien, die Videos sind, und importiert sie eben in einen bestimmten Folder auf meinem Dateisystem. Und das habe ich abgespeichert. Und wenn ich dann mein iPhone in Image Capture anstecke und den Menüpunkt Connecting this iPhone opens no application auswähle, es ist ein Dropdown-Menü und da taucht auch besagter Workflow einfach auf. Doch wenn ich ihn anklicke, um ihn eben auszuwählen, wenn das iPhone angesteckt wird, dann springt dieses Dropdown-Menü sofort wieder auf No Application zurück. Ich benutze Snow Leopard 10.6.8. Ich kann aber auch bestätigen, dass das jemand hatte, der, ich habe ihm diesen Workflow geschickt und er kann das reproduzieren mit Mountain Lion, der aktuellsten Version. Und das Ganze ist sehr schade, weil es ist eigentlich ein super Feature und macht genau das, was ich haben will, ohne dass ich da jetzt die Cocoa-API anpacken müsste. Und ich kann eh kein Objective-C. Deswegen ist es wirklich genau das, was ich haben möchte. Allerdings scheint es so, als hätte das Apple irgendwann eingebaut, dann kaputt gemacht und nie wieder gefixt. Vielleicht habt ihr ja irgendeine Möglichkeit. Googlen konnte ich danach jedenfalls nicht wirklich. Meine zweite Frage habe ich dann noch im separaten Audiodatei. Ja, dann grätschen wir da mal rein. Du hast ja das ein bisschen genauer angeguckt noch, oder? Ich habe nur mal ausprobiert, wie das denn überhaupt geht. Und habe mal Automator angeschmissen und also einen Workflow gebaut und dann eben gesehen, dass wenn man einen Workflow baut, in den in Image Capture auswählen kann und da Start drücken kann und dann wird der Workflow auch ausgeführt. Also an sich funktioniert das. Aber die Frage, die er hat, ist ja eher eine, er will es automatisch dann, wenn man das iPhone anschließt. Das heißt, eigentlich zweistufig iPhone anschließen, Image Capture starten, Image Capture sollte automatisch noch alles Neue importieren. Die Option gab es bei mir nicht, weil in dem Dropdown, wo die Programme sind, die man auswählen kann, die laufen sollen, wenn man jetzt ein Foto, wenn man jetzt eine Kamera anschließt, da waren bei mir nur iPhoto und Image Capture. Und es gab bei Image Capture nicht noch so eine Unteroption. Image Capture selber hat auf meinem so aktuelles Mountain Lion auch keine Unteroption wie starte automatisch diesen Workflow, wenn irgendwas passiert. Deshalb weiß ich es nicht. Tja, also ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das mal drin war und dann irgendwie nie gefixt wurde. Also das ist so durchaus eine Verschwörungstheorie, die ich so auch glauben würde. Man könnte das aber natürlich auch über wie heißen die? Watchfolders? Man kann auch diese wie heißt denn das auf, ich habe vergessen, wie das Feature heißt. Folder Actions meinst du? Folder Actions. Ja, man könnte eine Folder Action machen, aber ich glaube, den Importierprozess automatisch starten, damit die Fotos irgendwo hinlanden, damit er sie dann wieder weiter verarbeiten kann. Das sollte das ist, glaube ich, das Problem. Echt? Also ich dachte, das sollte beim Anschließen automatisch runterladen, wie würdest du das einschalten? Also das ist eigentlich so der Punkt, weil das Dropdown unten bei mir zumindest, beim aktuellen Mountain Lion, was jetzt passieren soll, ob in einem Folder laden oder so eine Action starten, das ist bei mir auch geblieben. Das hat auch die Einstellung gemerkt. Ja, also ich hätte jetzt behauptet, ich hätte das mal gehabt, dass das automatisch die Bilder immer auf die Platte gesynkt hat, aber keine Ahnung. Man könnte vielleicht noch ein bisschen an Third-Party-Lösungen denken, die dann aktiv werden, wenn das Telefon angesteckt wird. Oder vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, rauszufinden, wenn das Telefon angesteckt wird. Also PhoneView fällt mir da zum Beispiel ein. Die werden so, da kann man sowas vielleicht auch mitmachen. Ja, aber es klingt auf jeden Fall, man muss da so, als müsste man da ein bisschen mehr noch basteln und gucken. Es ist leider nicht so einfach, dass man da mit Bordmitteln einfach draufkommt. Ja. Was ich auch noch gemerkt habe bei dem Workflow, den man da anschließen kann, dass der wirklich eigentlich alle Fotos, die er so bekommt, bekommt. Das heißt, dass immer alles vom Telefon runtergeladen wird und danach kann man was damit machen, was jetzt für so 1 Sekunden Videogeschichten, wenn man es nicht vom Telefon löschen will gleich, vielleicht auch ein bisschen too much ist, weil dann ist jedes Mal einfach alle Videos, die noch auf dem Telefon sind und alle Fotos durchgegangen werden. Das ist vielleicht auch nicht so der idealste Weg, wobei ich auch keinen anderen kenne. Also irgendwie muss man alles runterladen, damit das ordentlich funktioniert und man das weiter verarbeiten kann. Nun ja, nun denn. Dann kommen wir mal zum zweiten Teil dieses Kommentars. Da geht es dann eben auch noch um Podcast-Gedöns. Ja, so, jetzt zu meiner zweiten Frage und die dreht sich ein bisschen um Podcasting. Der Map hat letztens getwittert, dass er jetzt sein neues Podcast-Projekt oder wie auch immer das bezeichnet, Free Panda Radio oder Radio Free Panda gestartet hat, um so ein bisschen unterwegs, vielleicht auch von seinem Japan-Trip aus, zu podcasten und dass das Ganze wohl wunderbar automatisiert wäre. Und ich würde mich interessieren, wie er das genau gemacht hat, wie da irgendwie Auphonic und Fürth zusammenspielt und wie man das genau konfiguriert, dass das so einfach zu machen geht, weil ich auch gar nicht irgendwie ein fancy WordPress und Podlove und alles brauche, sondern eigentlich auch nur am liebsten diese ganze Frickelei mit den RSS-Feeds nicht hätte. Und falls er das irgendwie nicht verraten will oder so, der Igor-Link, was ja irgendwie, glaube ich, sein Perl-geskriptetes, ich baue die Webseite mit allem direkt aus dem Feed heraus, Geschichte war, der ist auf der Fanboys-Seite tot, der Link zu Igor. Das hätte ich mir eigentlich auch ganz gern angeschaut. Ich weiß nicht, was damit los ist. Vielleicht könnt ihr das ja nochmal verlinken oder generell ist die Fanboys-Seite, glaube ich, ein bisschen kaputt. Müsst ihr mal irgendwie schauen. Aber ansonsten ist es natürlich ein super Podcast und ich finde es toll, was ihr da irgendwie alles abliefert und macht einfach weiter so. Tschüss. Ja, ich habe in der Fanboys-Seite letztens ein bisschen rumgeschraubt. Wahrscheinlich ist er da gerade so vorbeigekommen. Der Igor-Link hat noch nie funktioniert. War das so ein Witz ist von mir eigentlich eher, weil es einfach nur so Spucke und Kleber und nicht wirklich Software, die man benutzen kann. Aber dieses Firz-Ding, da habe ich ja gar nicht so viel mit am Hut. Da benutze ich tatsächlich nur so Software, die andere Leute schreiben. Und die ist dann auch gar nicht so schlecht wie meine eigene. deswegen kann man da durchaus relativ einfach ein vollautomatisiertes Podcast-System mit aufsetzen mittlerweile. Und das ist auch das, was mich dran fasziniert. Deswegen habe ich das auch mal ausprobiert. Firz hat Integration mit Auphonic. Auphonic hat in den letzten Wochen die zusätzliche Option eingeführt, dass man auch so diese Produktionsdatei als JSON mit rauslassen kann aus Auphonic und auf den Webserver noch mit hochladen lassen kann, wo dann wirklich alle Metadaten dieser Produktion drinstehen. Und die benutzt dann dieses PHP-Skript, das Firz heißt. Ja, du guckst böse, du hast weiß. Drei Buchstaben gesagt. Also eigentlich zwei, aber zwei doppelt. Ja, die benutzt dann dieses Skript, um daraus einen Podcast-Webseite und einen Podcast-Feed zu bauen. Und das ist mittlerweile ganz gut dokumentiert. Da kann man in dem zugehörigen GitHub einfach gucken. Da gibt es dann den Auphonic-Modus, den man anschalten kann. Und dann geht es einfach. Also da ist gar nicht viel Magie mehr dabei. Ich habe mir da ursprünglich mal, als Firz noch nicht so weit war, irgendwie ein Perl-Skript geschrieben, das so den von Auphonic nach Firz Brückendings da ein bisschen gebastelt hat. Aber mittlerweile ist das alles eingebaut und Auphonic liefert die Daten einfach mit aus. Und da muss man gar nichts mehr machen, muss man nur noch richtig konfigurieren alles und dann geht es. Ja. Voll super. Dann kann man von unterwegs in diese Auphonic-App reinsprechen auf dem iPhone und das landet vollautomatisch und gelevelt plötzlich auf dem Web und eben in den Feeds. Ist voll super. Schick, schick. Hm. Kann man gar nichts mehr machen. Nun ja, nun denn. Jetzt zum Konsum. Und ich habe was mitgebracht, nämlich ein Flash-Spiel. Das ist heute die Parade der schlimmen Technologien, zuerst PHP und jetzt Flash. Mhm. Aber so für Webspiele ist Flash ja manchmal gar nicht so schlimm. Und an der Stelle ist es besonders lustig, weil es geht um Affen. Und dann sind wir ja sowieso schon dem Ganzen eher zugewandt. Es geht nämlich um einen Affen in einem Forschungslabor, der irgendwie so Bauklötze quasi in, also es ist ein bisschen wie die Bauklötze stecken, so in die richtigen Löcher, nur mit komplexeren Mustern und durch Mausbewegung. Man muss quasi versuchen, dass sich dass sich Felder überlagern, damit geometrische Formen entstehen. Und das Ganze heißt Simian Interface und macht so für unterwegs ganz viel Spaß eigentlich so als Puzzler. Ja, fand ich auch, hat Spaß gemacht. Ich habe mir das auch durchgeklickt und ist so vom Spielkonzept, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein bisschen das Fixpix eigentlich auch so. Ja. Also Mausposition beeinflusst das, was am Bildschirm dargestellt wird und man muss halt das Sinnvolle, also irgendwas in Deckung bringen oder irgendwelche Muster machen oder so. Und ich fand das eigentlich ganz schön selbsterklärend und auch vom Stil her hat man ein paar Minuten schöne Zeit. Genau. Und das ist halt ab und zu ein bisschen komplexer, dass du nicht nur so in eine Richtung gehen musst, bis es dann drüber liegt, sondern es auch so zurück und vor und runter und schräg. Mhm. Und ist ganz schön eigentlich. Jo. I agree. Schön. Dann haben wir als nächstes Gravity Duck auf der Liste. Das ist auf jeden Fall Gravity Duck. Oder auf jeden Fall auch Cyber Ducky. Nee, das ist was anderes. Ah. Gravity Duck ist ein optisch an 8-Bit angelehntes Plattform-Puzzle-Game. Also 32-Bit. 32-Bit. Also ich finde, die haben immer viel zu viel Farben. Also es ist alles nicht 8-Bit, 16-Bit. Zumindest 16. 16-Bit, ja. Nicht 32-Bit. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Okay, ja. Man nennt es auch Pixel-Grafik. Genau, also 8-Bit. Quatsch. Gravity Duck. Genau, im Grunde ist es, spielt sich fast ein bisschen wie, kommt da aber natürlich lange nicht ran. Es sind relativ kleine Levels, du kannst mit deiner Duck die Gravity umdrehen, dann fliegst du an die Decke oder an den Boden und kannst dich währenddessen auch noch bewegen. Mhm. Wichtig sind die die Schwerkraftumdreher, die Schwerkraft um 90 Grad drehen. Ah, Gravitation. Gravitation. Mhm. Ja, und da, so musst du halt ein paar Levels schaffen und immer goldene Eier sammeln. Aber das ist doch the goose that laid golden eggs und nicht the duck. Du musst die goldenen Eier sammeln, damit du reich wirst. Verstehe. Also am Anfang verspricht dir so ein... Ich fand das noch verwirrend, weil das ist ja nicht die Ente, sondern es ist ja die Gans und nicht die Ente, die goldenen Eier legt. Sammelt. Ja, und die Ente sammelt die... Wenn die Duck die goldenen Eier legen würde, bräuchte sie sie ja nicht sammeln. Das ist ein guter Punkt. No? Mhm. Das ist wie... Ja, die Kinder sammeln die Eier, der Osterhase bringt sie. Mhm. Die Kinder legen keine Eier. Genau. Das liegt auf der Hand. Ja. Ja. Ist, glaube ich, ganz nett, was mich tierisch nervt, ist das D-Pad. Okay. Also die Bedienung ist halt mit einem virtuellen Joystick auf dem Display und sie haben leider die Knöpfe nur so groß gemacht, wie die Knöpfe optisch auch aussehen. Hm. Das heißt, wenn du verrutscht, dann bist du tot. Seufzt. Und das ist genau das, was wie ausgezeichnet, ausgezeichnet hat, war ja, dass du dich nie übervorteilt gefühlt hast, weil die Steuerung passt. Tja. Das ist jetzt hier aber nicht so, sondern also ein Level zu wiederholen, weil du vom Joystick abrutscht, ist einfach not fun. Verstehe. Aber alle, die ein bisschen frustrationstolerant sind, die können sich die Schwerkraftente durchaus angucken. Ja, genau. Schön. Das war die Schwerkraftente. Ich lockere das Ganze ein bisschen auf mit einer Applikation, die wir empfehlen. Das ist, mittlerweile hat das auch Seltenheitswert bei uns. Wir empfehlen in letzter Zeit eigentlich nur noch Spiele. Aber ich wollte nochmal erwähnen, und ich glaube, wir haben ihn schon mindestens zweimal erwähnt in dieser Sendung, Moo oder Mo oder wie auch immer man ihn spricht. Es ist ein Markdown-Editor. Das heißt, man kann da Texte mitschreiben und auch halt sozusagen Rich-Text und HTML exportieren mit diesem Markdown-Syntax. Das heißt, man kann irgendwie so um vor Worte irgendwie eine Raute machen, dann ist es eine Überschrift, oder man kann Sternchen machen, dann hat man so eine Aufzählung in HTML auch gleich. Oder man kann irgendwie Underscores machen, dann ist es irgendwie fett und der ganze Kram. Also so ein bisschen vereinfachtes HTML sozusagen, ohne diesen ganzen Tag-Schmarrn. Das kann man damit sehr schön schreiben mit einer Live-Preview. Hat mittlerweile sehr schöne Features noch dazu bekommen, nämlich auch MathML. Also man kann damit jetzt auch Formeln setzen. Mhm. Das ist alles sehr schön, auch mit HTML-Export, der dann irgendwie da gleich Mods die Bibliotheken einbindet, um auch die Mathe-Formeln ordentlich anzuzeigen, was nicht alles. Mhm. Also da kann man auch schöne Webseiten mitmachen jetzt. Benutze ich eigentlich so für Texte, die ich schreibe, meistens jetzt, weil das ist irgendwie, da hat man gleich, sieht man gleich, was man macht, und es kommt HTML bei raus, und meistens brauche ich HTML. Jo, also ich mache Markdown auch für meine seltenen Blog-Einträge. Hm. Aber ist auf alle Fälle ein schicker Editor dafür, auch für so To-Do-Listen. Also wenn man ein bisschen Rich-Text will, aber eigentlich Normaltext schreiben, dann sollte man sich das mal angucken, weil das ist echt erlernbare Syntax, die nicht so nervt wie HTML direkt, aber eben direkt auf Webseiten platziert werden kann dann danach mit irgendwelchen Style-Sheets. Ja. Ist immer noch gratis, weil immer noch Beta. Kann man sich einfach runterladen und gucken. Tja. Machen. Und dann als nächstes Wide Sky. Was ich anfangs immer als White Sky verstanden habe. Aber es heißt gar nicht White, sondern es heißt Wide. Nee, das ist der weite Himmel. Tja, White Sky, genau. It's a wild thing. It's a wild thing. Oh, okay. Also eine hübsche Sache. Ja, sehr hübsch. Sehr viel Animationsschnickschnack. Mhm. Der viel Spaß macht zum Ansehen. Für die Bedienung ist es eher schwierig. Also ich weiß oft nicht, also vom User-Interface, wie komme ich ins Spiel, wie mache ich Pause, wie starte ich ein Spiel neu und so weiter. Mhm. Ich weiß da oft nicht, was ich drücken muss. Okay. Man kommt aber rein. Man spielt logischerweise einen Igel. Logisch. Der in die Luft springt und sich an mit einem Seil, das er ausfahrt kann, an Wolken andocken kann und um diese Wolken rumschwingen mit den Seilen. Logisch, logisch. Wer kennt sie nicht, die fliegenden Igel mit den Seilen an den Wolken? Genau, und muss dann natürlich schwarze Kreise erreichen dadurch. Wenn man das Spiel beherrscht, dann ist es ein bisschen so wie Tarzan, sodass man von Wolke zu Wolke schwingt, was aber nicht sehr einfach ist. Weil das Seil wird, wenn du es nicht ausfährst, durch so einen Punkt dargestellt, der immer um dich rum rotiert. Mhm. Und in die Richtung fährt dann das Seil aus, wenn du drückst. Mhm. Das ist nicht einfach, da die Wolken zu erwischen. Ich habe immer noch so das Gefühl, wenn man das Spiel beherrscht, dann macht es total viel Spaß, da rumzuschwingen, weil du halt so in den Fluss kommst. Mhm. Bei mir bricht er oft dann wieder ab, weil ich die Wolke falsch erwische. Also wir haben ja schon letztens gemeint, es hätte durchaus sehr starke Anleihen bei Pixel Junk Eden. Ich schwinge mich an Pflanzen hoch Spiel auf dem PSN, im PSN Store. Und da ist es ja auch so, dass man irgendwie relativ schnell frustriert ist am Anfang, weil man nicht wirklich in den Flow reinkommt. Aber wenn man das mal so weit drauf hat, dass man nicht die ganze Zeit am Boden dahin krebst und ständig abstürzt, dann macht es in der Tat sehr viel Spaß. Ja, wobei es auch trotzdem frustrierend bleibt. Und ich habe bei White Sky eher so das Gefühl, wie geht denn das jetzt wirklich? Und ich habe schon echt viel reinversenkt an Zeit. Und das ist ein Flow noch weniger hinbekommen als bei Ihnen. Ich habe auch bei White Sky immer so den Eindruck, ich sehe zu wenig, um wirklich Agency zu haben, wo ich jetzt hin will. So, also es ist bei Eden habe ich halt immer das Gefühl, ich weiß jetzt zumindest, wo ich hin will, aber ich bin zu blöd, um dorthin zu kommen. Mhm. Und bei White Sky ist es immer so ein bisschen, so ungefähr in die Richtung, aber ich habe keine Ahnung, ob da jetzt was ist, was ich greifen kann. Vielleicht habe ich ja Glück. Man hat irgendwie so ein Pfeilchen, wo man hin muss. Hm. Aber das mit dem Greifen und dadurch, dass es auch noch wirklich so um die eigene Achse so rumdreht und wirklich man da so einmal so einen bionischen Seilauswurfbewegung, was auch immer das ist, hat, ist es eigentlich echt, das ist so ein bisschen schade. Hm. Weil es sieht echt schick aus. Die Menüführung, muss ich mit Marcel komplett übereinstimmen, ist eine Katastrophe. Hm. Ich weiß bis heute nicht genau, welcher Knopf was macht. Ich drücke immer irgendwie auf Play. Aber das Spiel selber, mir will es gefallen. Ja, es ist grafisch halt sehr schön, aber leider gameplay-technisch verbesserungswürdig. Ja. Also ich habe immer so das Gefühl, dass ich besser werde. Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal Tiny Wings gespielt habe und nach einer Minute frustriert die App in die Ecke geballert habe, weil ich gerade mal über die ersten zwei Hügel drüber gekommen bin. Aber ja, ich weiß nicht, wie lange ich da jetzt noch weiter versuchen werde. Ich weiß auch nicht, ob das Spielprinzip dann noch im Endeffekt so viel hergibt. Wenn du es erstmal kannst. Ne? Ja, es gibt dann irgendwie noch Zusatzfeatures, was du mit dem Eagle machen kannst, aber ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren und wie man die freischaltet und so. Also man kann verschiedene Seile bekommen. Die musst du über die Menüführung so einstellen, dass du sie auch verwendest, was durchaus eine Challenge ist. Also ich habe am Anfang auch irgendwie zwei, dreimal gebraucht. Ach, du hast es schon hingekriegt. Ja, ich habe schon das nächste Seil und das hat so einen Boost-Modus dann auch noch. Da kann man, wenn man auf der linken Seite tappt, kann man nochmal, wenn man irgendwo hinfliegt, nochmal ein bisschen boosten. Macht jetzt aber auch mehr Koordinationswahnsinn und weniger wirklich Spaß, aber es sieht dann echt hübsch aus. Ja. Also es wird einem gefallen. Ja. Guck doch mal rein, wenn ihr irgendwie auf Eagle steht. Ansonsten mit Vorsicht zu genießen. Könnte stachlich sein, keine Ahnung. Als nächstes habe ich auf der Liste Starseed Pilgrim. Was ja, es sind ja demnächst die IGFs. International Gamers Awards? Nein, IGF International Indie Game. Indie Game Forum. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ja. IGF Awards und unter anderem nominiert für einen der verschiedensten Preise, also da gibt es richtig wie bei Oscar verschiedene Kategorien, ist Starseed Pilgrim und ich bin über meinen Twitter-Stream, der mittlerweile auch ein paar Game-Developer umfasst, auf Starseed Pilgrim aufmerksam gemacht worden. Übrigens habe ich da jetzt zum ersten Mal eine Twitter-Liste benutzt, in der Hinsicht. Ja. Find das auch sehr gut, weil das sind halt Leute, die will ich rausfiltern und lesen aus, weil die sprechen alle Englisch. Das ist völlig inkompatibel mit meinem restlichen Stream. Okay. Und habe gemerkt, wie schrecklich es ist, dass Twitter die Listen so versteckt hat mittlerweile, sodass du 18 Klicks hast. Tweetbot oben. Tweetbot? Ja. Okay. Gut, Starseed Pilgrim ist ein ziemlich abgefahrenes Spiel, weil es erklärt dir überhaupt nichts. Okay. Du bist so eine kleine Figur und kannst nach links laufen, nach rechts laufen, hüpfen. Wenn du nach unten drückst oder rechts gegen einen Block, also es ist eine Art wie so Plattformer, dann zerstörst du den Block. Aha. Und das ist es erstmal. Und dann gibt es noch, kannst du noch seeden. Mhm. Und zwar drückst du dann die Space-Taste und dann wachsen Blöcke aus dem Boden. Aha. Und je nach Farbe wachsen die unterschiedlich. Also die grünen wachsen wie ein Baum, die Herzchenblöcke, die rosanen wachsen gen Himmel. Aha. Und so weiter. Das wird ja auch alles nicht erklärt, das musst du alles rausfinden. Und du befindest dich in so einem weißen Raum mit so esoterischer Musik und so. Und es ist total abgefahren, weil ich habe dieses Spiel gespielt, immer wieder mal so in der U-Bahn und bestimmt 5-6 Mal den Level, ohne irgendwas zu kapieren. Heute Morgen habe ich kapiert, was ich überhaupt machen muss, also wo ich hin muss. Ja, weil ich habe immer den gleichen Level gespielt und ich kam nicht weiter und wieder den gleichen. Mhm. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass der Startscreen auch ein Level ist. Ja. Also das fand ich sehr abgefahren. Ich weiß nicht, was dieses Spiel noch so bereithält, aber ich fand es toll bis jetzt. Es ist sehr meditativ irgendwie. Mhm. Ich weiß nicht, wo es hinführt, aber eine ganz andere Art von Spielerfahrung. Und gibt es nicht auf Steam, gibt es auch nicht für iOS oder iPhone, sondern eine Mac-Version, die man da direkt runterziehen kann bei Starseed Pilgrim. Ist ein Flash-Teil. Okay. Und bei mir war das seltsamerweise so, dass er es nicht öffnen konnte und in den Papierkorb verschieben wollte. Mhm. Was ich dann gemacht habe, war mit der rechten Maustaste auf das Programm ins Paket reingeguckt und das SWF direkt gestartet. Okay. Also Movie SWF heißt es dann. Und dann lief das Teil auch. So, du spielst in der U-Bahn mit deinem MacBook? Ja. Okay. Weil mich das Spiel so angefixt hat. Krass. Ja. Also große, große Warnung, das ist sicher nicht jedermanns Sache. Schaut vielleicht mal, obwohl ein Video wird euch da auch nichts sagen. Mhm. Aber wenn ihr abgefahrenes Zeug gut findet. Also es ist halt eher so dieses Arthouse-Kino des Computerspielens. Jein, ich finde Proteus ist Arthouse-Kino des Computerspielens. Das ist schon noch ein bisschen zugänglicher, aber es ist halt ein ganz anderes Spieltempo. Mhm. Weil du wirklich dich auf diese Welt einlassen musst. Aber ja, vielleicht stimmt das schon, was du sagst. Arthouse gibt es ja auch so die Blockbuster-Arthouse und eher so das abseitige Arthouse. Genau. Das ist ja fraktal, diese Schubladen. Ja, ja. Fraktale Schubladen. Ja. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich habe noch eine ab auf der Liste und dann sind wir hier raus. Du empfiehlst die Reflektor-App. Genau, ich empfehle die Reflektor-App, weil letztens immer wieder so die Diskussion aufgekommen ist, wie greife ich denn am besten Content von so iOS-Devices ab. Mhm. Und eigentlich ist es ja so, dass AirPlay einen schönen Videostream eigentlich von der aktuellen Situation macht. Ja. Zwar ohne Bedienfinger, aber vielleicht will man ja gerade das. Ja. Und haben wir gedacht, da muss es ja eigentlich ein oder zwei Apps geben, die auch den Stream einfach direkt mitschneiden, ohne dass man da jetzt nochmal 27 Mal cross-codiert oder sowas. Mhm. Und ich glaube, Reflektor App macht es. Ich habe nicht genau nachgeguckt, ob es es macht. Es ist zumindest eine App, die du für $12.99 kaufen kannst. Mhm. Und die macht deinen Mac zum AirPlay-Empfänger. Okay. Und du kannst einstellen, welche Auflösung du anbieten willst. Und je nachdem, welche Auflösung du anbietest, so wird das Movie-File dann auch. Hm. Und dann kannst du einfach dahin spielen, also AirPlay-Mirroring anmachen an deinen Mac. Mhm. Und einerseits siehst du es live, also wenn du irgendwie vielleicht mal so ein Setup machen willst, wo jetzt kein Apple TV in der Gegend ist und du an dem Beamer das hinbeamen willst, könntest du es machen. Mhm. Oder halt, wenn du es mitschneiden willst. Das ist eigentlich so der Anwendungsfall, den ich jetzt im Kopf habe, dann kannst du da Aufnahme drücken und du kannst auch die Orientierung einfrieren für die ganzen Spiele, die das jetzt nicht können. Mhm. Also die falschen Orientierungen angeben oder so, was ja bei AirPlay immer nervt. Und die kurzen Tests, die ich gemacht habe, haben eigentlich eine sehr schöne Videoqualität ergeben. Also im Endeffekt das, was du in AirPlay halt auch siehst. Ich habe es mit Real Racing ausprobiert, das ist halt ein bisschen... Da merkt man es halt stark, weil halt so viel Action abgeht und so Retina-Auflösung nervt ein bisschen, aber ich habe es auch mit unseren Spielen ausprobiert und dann hast du eigentlich eine schöne Qualität am Start für das Video und dann kannst du halt das Zeug zusammenschneiden oder benutzen und auf dem Device selber gespielt haben. Schön, genau. Schöne Empfehlung. Also auch für Let's Plays vom iPhone. Ja, Audio ist auch dabei. Ja, AirPlay Stream halt komplett. Das ist eigentlich das Schöne an der Stelle. Ja, ja. Aber du müsstest dein Audio halt noch dazu schneiden, wenn du so ein Let's Play machen willst mit Kommentar. Aufgrund dessen, wie Marcel gerne die Let's Plays hätte, nicht. Okay. Da hätte er eher die Kommentare raus. Nein, das stimmt nicht. Nee? Ich mag die Kommentare gerne. Ich mag nicht, wenn Leute mit verstellten Stimmen die Texte vorlesen. Wenn sie die Texte vorlesen, finde ich gut, aber nicht so dieses. Hallo, hier ist ein besonderer Text. Wie geht es dir so? Ja, mir geht es gut. Ja, sowas also die deutsche Let's Play-Szene hat sowieso eine sehr seltsame Ästhetik. So. Also es gibt dann auch diese besonders männlich sprechenden Let's Player. auch so eine Subkultur, die ich sehr interessant finde. Weil du gerade, also mir ist gerade noch was eingefallen, was ich jetzt doch noch kurz reinquetschen muss hier, ob wir schon so ein bisschen über der Zeit sind. Das aktuelle Humble Bundle ist eine Empfehlung. Nicht, weil ihr dann schon wieder diese Spiele kaufen könnt, die ihr in den letzten 5 Humble Bundles schon gekauft habt, sondern weil Super Hexagon mit dabei ist. Und zwar Super Hexagon in der Version für den Mac. So, und das kriegt man momentan nur in dem Humble Bundle, glaube ich. Vielleicht kriegt man es auch bei Steam einzeln, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall, über Humble Bundle kriegt man Super Hexagon für Mac und das ist voll super. So in großer Auflösung und richtig... Hammer und mit Soundtrack dann auch. Und wenn man mehr zahlt. Kann man kaufen. Ja, muss man irgendwie $6 zahlen oder so. Ich möchte es mal auf Blinkenlights haben. Echt? Und Sword and Sorcery auch für den Mac? Ah, das ist dann neu, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und Crayon Physics Deluxe. Oh, cool. Ja gut, das habe ich jetzt auch schon 8 Mal. Splice habe ich auch schon mal gekauft. Hm. Ich habe noch nie ein normales Humble Bundle gekauft. Ich habe nur über den Humble Store mal Zeug gekauft. Hm. Das 5. ist es erst, echt? Gefühlt ist es das 500. Ja. Nun na, ja, aber das sei noch kurz empfohlen. Und damit verabschieden wir uns dann auch schon. Mhm. Und wünschen euch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ahoi, ahoi. Tschüss. Winke, winke. Tschüssi. What do you do with a bloke who's pumping when the bloke can't pump no more? What do you do with a bloke who's pumping when the bloke can't pump no more? You've got to go back 600 years to the time this happened before. So what do you do with a bloke who's pumping when the bloke can't pump no more? Part of the point of the being a pope is there can be only one, and you're in to be dead, but now instead this one has up and gone. To live a life of solitary contemplation is his dream, and you get whatever you want if you were pontiff, it would seem. So what do you do with a bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? What do you do with a bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? The Vatican ain't big enough for two, so he's headed out the door. So what do you do with a bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? From their conclave with a cheery wave, the cardinals say goodbye. He is an ex-pope, he is no more, he has ceased to beatify. He's stripped of all his raiments on his way to his new home. Then he clicks his little red shoes and says, there's no place like Rome! So, what do you do with the bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? What do you do with the bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? So no more jokes about the Hitler youth and don't mention the war. What do you do with the bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? What do you do with the bloke who's pope? He's infallible, he can cope. What do you do with the bloke who's pope when the bloke ain't pope no more? Battle of the ladder, Ave Maria, amen.